Patrol, Paw Patrol, die Helfer auf vier Pfoten. Wenn jemand Hilfe braucht, sind sie sofort bereit. Ryder und die Fellfreunde helfen in Schwierigkeit. Marshall, Rubble, Chase, Rocky, Zuma, Sky sind mit dabei. Paw Patrol, Paw Patrol, wir helfen auf die Schnelle. Paw Patrol, Paw Patrol, wir sind sofort zur Stelle. Kein Einsatz zu groß, keine Pfote zu klein. Paw Patrol, fällt stets was ein. Ein Anruf reicht, wir sind bereit. Wo-oh-oh, Paw Patrol, wo-oh-oh-oh, Paw Patrol. Die Hunde Marshall, Rubble, Chase, Rocky, Zuma und Sky leben zusammen mit dem 10-jährigen Ryder in der Abenteuerbucht, in einer kleinen Stadt direkt am Meer. Jeder der Vierbeiner hat ein ganz besonderes Talent und gemeinsam ist die Pfotenpatrouille, die Paw Patrol, sofort zur Stelle, wenn jemand Hilfe braucht. Die Stinkblasen. Die Fellfreunde waren unterwegs zu Carlos und Tracker. Wir fahren in den Dschungel, wo die Tiere alle singen. Sprechen können sie nicht, doch ihre Stimmen erklingen. Eine Schlange sagt zisch. Ein Affe macht ick-ick. Ein Papagei kreischt. Und eine Fledermaus quietscht. Und zusammen klingen sie dann so quietsch. Alle freuten sich auf die geplante Fotosafari. Der Paw Patroller wurde schneller und schneller und überholte nun Bürgermeister Besserwisser auf seinem fahrenden Katzenkorb. Die Paw Patrol verlässt die Stadt? Tja, das ist die ideale Gelegenheit für unseren Streich, meine Kätzchen. Im Dschungel bereiteten Carlos und Tracker alles für ihre Freunde vor. Guck mal da drüben. Das wäre eine schöne Stelle zum Campen. Ja, vielleicht, Tracker. Aber Ryder und die Fellfreunde wollen näher am Sumpf zelten, wo sie mehr Tiere fotografieren können, verstehst du? Also fuhren die beiden in ihrem Geländewagen weiter. Hey, ich höre ein eigenartiges, blubberndes Geräusch. Es kommt von da drüben. Sehen wir es uns an. Und jetzt sind da seltsame, ploppende Plopp-Plopp-Geräusche. Und was kam da angeflattert? Fledermäuse? Die fliegen doch nur in der Nacht herum. Aber auch die Krokodile, Schlangen und Papageien verhielten sich merkwürdig. Sie scheinen vor irgendetwas zu fliehen, wenn mich nicht alles täuscht. Es klingt, als würden sie sagen... Was stinkt hier bloß so fürchterlich? Keine Ahnung, aber ich glaube, es vertreibt die Tiere aus ihrem Zuhause. Der Gestank war so schrecklich, dass ein kleines Äffchen beim Klettern vom Baum fiel. Natürlich hielten Carlos und Tracker sofort an. Hat sich wohl am Bein verletzt. Wir rufen am besten die Paw Patrol. Die war bereits am Ziel und die Rampe des Paw Patrollers öffnete sich. Tracker! Carlos! Wir sind hier! Wo seid ihr? Es war niemand zu sehen. Hey, seid ihr schon bereit für unsere Fototour? Die müssen wir vielleicht verschieben. Die Tiere laufen alle weg. Hier stinkt es ganz fürchterlich. Und dieser arme kleine Affe hat sich verletzt. Keine Sorge, wir werden ihm helfen und rausfinden, woher der schlimme Gestank kommt. Kein Dschungel zu stinken, keine Pfote zu klein. Paw Patrol zum Paw Patroller. Ryder braucht uns! Die Fellfreunde stürmten die Rampe also wieder hinauf. Oh. Nur Marshall stolperte über einen Baumstamm und rollte den anderen hinterher. Oh. Das war absolut zirkusreif, findet ihr nicht auch? Gemeinsam flitzten sie in den vorderen Teil ihrer rollenden Zentrale und schlüpften in ihre Einsatzanzüge. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder! Danke, dass ihr euch so beeilt habt. Carlos und Tracker haben gesagt, ein seltsamer Geruch vertreibt alle Tiere im Dschungel. Und sie rennen so schnell davon, dass ein Affe sich verletzt hat. Armes Äffchen! Oh nein! Das tun wir auch. Also für diesen Einsatz brauchen wir Chase. Du musst mit deinem Fahrzeug und deinem Megafon die verschreckten Tiere zusammentreiben. Das ist ein Fall für Chase. Und Marshall, du hilfst mit deiner Rettungssanitäter-Ausrüstung dem verletzten Affen. Ich bin bereit, Ryder. Ruff, ruff, Rettungshund. Und Sky, du musst mit deinem Hubschrauber losfliegen und nachsehen, woher dieser Geruch kommt. Ja, ich bin der Flughund. Alles klar, die Helfer auf vier Pfoten legen los. Ryder lief zu seinem Quad, das auf einer Plattform stand, die nun seitlich herausgeschwenkt wurde. Sky stürmte zu ihrem Hubschrauber, der oben auf dem Dach parkte, Und Chase und Marshall flitzten zu ihren Fahrzeugen im hinteren Teil des Paw Patrollers. Dann rasten sie los und teilten sich auf. Wohin sind die Tiere wohl gelaufen? Waren das Spuren? Da lang! Und tatsächlich... Ryder, ich habe die flüchtenden Tiere gefunden. Gut gemacht, Chase. Ist die Luft rein da, wo sie jetzt sind? Ja, absolut gestankfrei. Vielleicht schaffe ich es, sie aufzuhalten. Chase lenkte sein Polizeiauto genau vor die Tiere. Wuch, Megafon! Alle Tiere jetzt mal herhören. Bitte hört auf, wegzurennen. Hier stinkt es überhaupt nicht mehr. Aber die Tiere rannten trotzdem weiter. Irgendwie musste Chase sie stoppen. Was ist das? Und er wusste auch wie. Wir sind im tiefen Dschungel, wo die Tiere alle singen. Es funktioniert. Sprechen könnt ihr nicht, lasst eure Stimmen erklingen. Begeistert sperrten die Tiere ihre Mäuler und Schnäbel auf. Ryder, sie haben aufgehört zu fliehen. Stattdessen singen sie sozusagen. Toll gemacht, Chase. Wir haben Carlos und Tracker gefunden. Ryder, Marshall, wir sind echt froh, dass ihr hier seid. Kein Problem. Marshall, untersucht das Bein von dem Affen. Röntgengerät. Marshall sah sich den kleinen Affen genau an. Deinem Bein ist nichts Schlimmes passiert, Äffchen. Es braucht nur einen kleinen Verband. Wie geht's? Wieso stank es hier denn plötzlich so sehr? Ich wünschte, wir könnten uns die Nasen verbinden. Ryder hielt sich die Nase zu und griff nach seinem Pawpad. Sky, hast du schon rausgefunden, woher der üble Geruch kommt? Warte kurz, Ryder. Ich flieg dahin zurück, von wo die Tiere geflohen sind. In der Abenteuerbucht erreichte Bürgermeister Besserwisser mit seinen Chaoskätzchen unterdessen die Einsatzzentrale. So, verbesserwissern wir die Zentrale. Mit diesen Farbkugeln werden wir das Zeichen lila anmalen. Und ich werde ein Bild von mir vor ihr Fernrohr hängen. Dann sehen sie immer nur noch mich. Also das hatte er vor. Ryder? Sky flog zur selben Zeit quer über den Dschungel. Ich bin über dem Sumpf. Und es sieht so aus, als ob eine Menge grüner Blasen aus dem Wasser aufsteigen. Und eine nach der anderen zerplatzte. Richtig stinkende Blasen. Ja, von diesen Sumpfblasen kommt der faulige Geruch. Der war noch nicht einmal für Elefanten zum Aushalten. Gut entdeckt, Sky. Marshall, das sieht gut aus. Wir nehmen uns jetzt den Sumpf vor. Marshall blieb bei dem verletzten Äffchen, während Carlos, Tracker und Ryder sich auf den Weg machten. Wir müssen in der Nähe sein. Der üble Geruch wird eindeutig immer stärker. Das Wasser des Sumpfes war gelbgrün und der Gestank unerträglich, als die Freunde dort ankamen. Diese Blasen sind Sumpfgas. Und unaufhörlich stiegen Blasen auf. Manchmal verrotten Pflanzen und Bäume unter dem Sumpfwasser und das verwandelt sich in ein stinkendes Gas, wodurch diese Blasen entstehen. Immer mehr Blasen zerplatzten. Dieser Geruch ist einfach furchtbar. Du hast recht, Tracker. Es riecht hier wirklich ganz übel. Das bedeutet, die Tiere kommen erst zurück, wenn all diese Blasen verschwunden sind. Sky, versuch mit der Windkraft deines Hubschraubers, die Blasen vom Sumpf wegzupusten. Eine gute Idee, Ryder. Ihr müsst jetzt alle zurücktreten. Gleich wird es hier sehr windig. Sky flog so tief über den Sumpf, dass die Stinkblasen von der Windkraft hoch und davongewirbelt wurden. Ich puste euch weg. Ja. Das hast du toll gemacht. Da kommt eine Blase. Sie war zwar klein. Schnell weg. Aber trotzdem. Beeilt euch. Die Freunde versuchten, die Blase wegzuwedeln, bis ein Schmetterling dagegen flatterte und die Blase platzte. Doch alle anderen Blasen waren fort. Die Blasen sind alle weg. Begeistert sprang Sky aus ihrem Hubschrauber. So mag ich es. Es riecht schon gleich viel besser. Chase, Marshall, die Luft ist sauber. Ihr könnt die Tiere zum Sumpf zurückführen. Gut, machen wir, Ryder. Aber wie bringen wir sie dazu, uns zu folgen? Ich habe Leckerlis mitgebracht, um die Tiere für unsere Fototour anzulocken. Ruff, Tennisballkanone. Jetzt können wir sie benutzen, um die Tiere wieder zurückzulocken. Es funktionierte. Leckerlis mochten eben alle gern. Auch die Tiere im Dschungel. Oh oh. Aber noch war das Abenteuer nicht vorbei. Freunde, ich höre schon wieder ein blubberndes Geräusch, aber lauter und blubbernder als je zuvor. Eine Riesenblase stieg aus dem Sumpf auf und waberte durch die Luft. Also, das ist ja eine mega große Blase. Voll mit stinkendem Sumpfgas. Uiuiui. Und die Tiere kommen jeden Moment zurück. Wenn sie platzt, werden sie wieder weglaufen. Und dieser Gestank könnte so schlimm sein, dass sie nie wieder zurückkommen. Ryder zog sein Pawpad aus der Tasche. Chase, Marshall, ihr müsst die Tiere aufhalten. Wir haben ein großes Blubberblasenproblem. Verstanden, Ryder. Aber auch bei Marshall und Chase, die das verletzte Äffchen dabei hatten, lief nicht alles glatt. Ich hab kaum noch Leckerlis. Wir müssen sie aufhalten. Aber wie sollen wir das anstellen? Wisst ihr, was sie noch lieber mögen als Leckerlis? Musik. Na dann. Wir sind im tiefen Dschungel, wo die Tiere alle singen. Sprechen könnt ihr nicht, lasst eure Stimmen erklingen. Sich. Ich. Quack. Die anderen kümmerten sich in der Zwischenzeit um die Riesenstinkblase. Soll ich versuchen, diese Blase wie die anderen mit meinem Hubschrauber wegzupusten? Ich glaube, sie ist zu groß, Sky. Sie könnte zerplatzen. Jetzt mussten die anderen Fellfreunde helfen. Zuma, wir brauchen dein Luftkissenboot. Und Rocky, bring deinen Staubsauger mit. Rocky rockt. Ab ins Wasser. Im Nu waren die beiden zur Stelle. Ihr müsst ganz vorsichtig sein. Zuma, steuere dein Luftkissenboot bis zur Blase. Und Rocky, du schaltest deinen Staubsauger so um, dass er Luft herausbläst. Wir schicken diese Blase hoch in den Himmel. Staubsauger, Luft raus. Vorsichtig lenkte Zuma sein Luftkissenboot durch den Sumpf, während Rocky den Staubsauger genau auf die Blase hielt. Es funktioniert. Sie stieg höher und höher und schwebte langsam davon. Tschüss, Blubberblase. Mach's gut. Hoffentlich riechen wir uns nie wieder. Toll gemacht, Fellfreunde. Der Wind scheint sie weit wegzutragen. Chase, Marshall, die Luft ist sauber. Die Tiere können endlich wieder zurückkommen. Und genau das taten sie auch. Dann können wir jetzt ja viele Fotos machen. Hier sind ein paar Freunde, die es nicht abwarten können, fotografiert zu werden. Krokodile zum Beispiel. Na, wer von uns hat das breitere Lächeln? Schnell griffen Ryder und Carlos nach ihren Fotoapparaten. Ich würde sagen, Kroko, er freut sich jetzt, wo der üble Gestank weg ist. Und wir freuen uns auch. Danke, Paw Patrol. Gern geschehen. Wenn dich wieder mal eine Stinkblase nervt, ein Anruf reicht. Jetzt war es aber erst einmal Zeit für viele Fotos. Mit Schlangen, Papageien und Affen. Ich frage mich, wo die Riesenblase wohl hingeflogen ist. Richtung Abenteuerbucht, wo Bürgermeister Besserwisser und die Chaoskätzchen immer noch vor der Einsatzzentrale standen. Passt auf, wie ein Meisterstreichespieler so etwas macht, Kätzchen. Wo auch immer das Paw Patrol Fernrohr hin zeigt, werden Sie mein Gesicht erblicken. Jetzt kam aber erst einmal die Riesenblase angeschwebt. Und platzte. Igitt! Hey, nimm das weg von mir! Aber er bekam nicht nur den Gestank ab, sondern auch die lila Farbkugeln. So gern mag ich Lila nun auch wieder nicht.